Das Institut für Abrüstung und Frieden des Außenministeriums der DEVRK veröffentlichte am 5. Mai eine Studie mit dem Titel »Die kriegerischen Machenschaften der USA und unsere Kriegsabschreckungskraft«. Infolge der feindseligen Nordkorea-Politik der USA und ihrer Drohungen mit Kernwaffen, so hieß es in der Studie, schweben über der koreanischen Halbinsel und deren Umgebung ständig die dunklen Wolken des Atomkrieges. In der über 50-jährigen Geschichte der Konfrontation zwischen der DEVRK und den USA gab es keine solche Zeit wie heute, wo die militärischen Provokationen der USA in Hinsicht auf Umfang und Charakter extrem aggressiv und herausfordernd sind. Die USA treiben die Lage auf der koreanischen Halbinsel nahe an die Grenze des Ausbruchs eines thermonuklearen Krieges und stürzen sich hartnäckig ins militärische Abenteuer. Ihre verrückten Machenschaften bringen die höchste Gefahr mit sich. Die Aggressionsmachenschaften der USA, entschieden mit den Kernwaffen für Souveränität und Gerechtigkeit zu vereiteln und den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region zu schützen, ist der gerechte, prinzipienfeste Standpunkt der DEVRK. Um die beispiellosen Umtriebe der USA gegen die Republik zu durchkreuzen, stützt sich die DEVRK auf ihre Kernwaffen für Souveränität und Gerechtigkeit und leitet ununterbrochen die Schritte für die Weiterentwicklung ihrer nuklearen Streitkräfte ein. Das ist die Ausübung des Rechtes auf Selbstverteidigung, die niemand vorwerfen darf. Die Demokratische Volksrepublik Korea wird aktiver denn je dafür kämpfen, die von den USA gezwungene Atomkriegsgefahr mittels der mächtigen nuklearen Abschreckungskraft mit der Wurzel zu beseitigen und den Frieden in der Region und der Welt zu schützen.